Ja? So, ja. Dann guten Abend zusammen. Tut mir leid, dass es sich jetzt rausgezögert hat. Ich habe ein bisschen zu viel in den Vortrag investiert, aber zu wenig in die Technik. Ja, wie man sieht, also erstmal als Hinweis, das ist hier mein erster Vortrag. Das ist auch wieder dazugekommen, weil ja, man traut sich ja heutzutage schon gar nicht mehr aus dem Internet. Also erstmal, dieser Vortrag ist weder antiverschwörungstheoretisch noch antisatirisch. Der Vortrag soll nur ein Erklärungsversuch sein, dass jeder von euch die Wahrheit selbst herausfinden kann. Also ihr braucht euch nichts davon glauben, einfach selber denken, selber recherchieren und im Anschluss meinen Vortrag als Buch, DVD, Sticker, Postkarte, T-Shirt, Schlüsselanhänger oder Plüschtier erwerben. Natürlich zum Selbstkostenpreis. So, ja, wir fangen mit einem Zitat aus dem Principia Discordia an. Hier seht ihr die englische Version, ist ein bisschen zu groß geraten, aber geht eigentlich. Ich habe sie auf Deutsch jetzt, lese sie noch auf Deutsch vor. Der verborgene Stein, der reift sehr schnell und kam zutage wie eine Rübe. Letztendlich wurde er herausgeschnitten, doch noch immer lauert die Gefahr. Jener lebt am besten, dessen Schicksal es ist, halb verrückt und halb normal zu sein. So. Ja, also ich darf mich noch zuerst vorstellen. Ich bin der automatische Klicker und bin eigentlich nicht zum Reden da, sondern zum Weiterbewegen von Slides und so weiter und so fort. Das sagt sie nur, um zu kaschieren, dass sie eigentlich das Mastermind ist, aber mich an den Strippen hat, sozusagen. Also, das ist, ja. Ich weiß es nicht. Und ich studiere zufälligerweise Philosophie mit Hauptschwerpunkt Lolcats. Und bin dann wahrscheinlich nachher, nach dem Vortrag, auch ebenfalls wie er für Fragen zu haben. Und ja. Ja, wir haben jetzt auch noch vergessen zu fragen, ob es eine Diskussion geben kann, aber ja, müssen wir jetzt sehen. Weil wir sind jetzt eh schon später dran und dann, ja. Okay, gut. Ja, wie man es am Untertitel vom Vortrag, also eine sozialpsychologische und gesellschaftspolitische Betrachtung, entnehmen kann, habe ich mich halt mit dem heutigen Verschwörungsdenken befasst, sodass es hier und jetzt, also das hier und jetzt in unserer Gesellschaft auf uns wirkt. Früher, vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten, mag das Verschwörungsdenken jetzt noch anders gedeutet worden sein. Heute stehen uns mit den Erkenntnissen der Wissenschaften, der Soziologie und Psychologie zu einer Auseinandersetzung Möglichkeiten zur Verfügung, die es früher so nicht gegeben hat. Und wir können uns halt sicher sein, dass jetzt dieser Prozess auf dem Gebiet des Verschwörungsdenkens nach wie vor ein laufender sein wird. Noch dazu, zu meiner Vortragsankündigung, dass ich einiges zusammengetragen und mein eigenes daraus gestrickt habe. Damit wollte ich signalisieren, dass mein Vortrag auch nur ein weiterer Versuch einer Deutung ist. Ich gehöre leider jetzt nicht zu denjenigen, die momentan eine allumfassende Macht bekämpfen. Deswegen gibt es von mir auch jetzt keine einfachen Antworten. Ja, bei der Auseinandersetzung mit dem Verschwörungsdenken und den Verschwörungstheorien bin ich schon am Anfang auf ein fundamentales Problem gestoßen. Die allgemeine Unklarheit über die Begrifflichkeiten, die weder sprachlich noch rechtlich genau definiert sind. Während meiner Recherche sind mir zum einen Bücher begegnet, bei denen sich die Autoren direkt dazu entschieden haben, mit dem Kampfbegriff Verschwörungstheorie zu arbeiten. Dieser Umgang ist jetzt wohl dem Umstand geschuldet, dass die jeweilige Verschwörungsgemeinde selbst unter dem Namen Verschwörungstheoretiker auftritt und dieser Begriff vor allem in den Medien eine weite Verbreitung gefunden hat. Aus eben diesen Kreisen werden auch oft Herangehensweisen vermittelt, die die Zurückweisung des Wortes Verschwörungstheorie Yen befürworten und mit anderen alleinstehenden, abwertenden Bezeichnungen wie zum Beispiel Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen oder Verschwörungsfantasien ersetzen. Also das nur als Beispiele für die Begrifflichkeiten. Es findet dann also darauf immer eine Umlenkung statt, die dem Verschwörungsdenken und den Verschwörungstheorien einen Ursprung in einem einzigen Erklärungssystem attestieren will oder es zumindest so aussehen lässt. Als Beispiel wären da eben Wolfgang Wippermann, der den Ursprung im Teufelsglauben sieht, dann Tobias Jäcker im Antisemitismus und Antiamerikanismus und das erst kürzlich gestartete Projekt Faschismus 2.0, dass das komplette Wirken der Verschwörungstheoretiker-Szene auf den Rechtsextremismus projiziert. Wie schon bereits erwähnt, haben sich auch viele in den Medien jetzt dem Kampf gegen Verschwörungstheorien verschrieben. Und auch hier bedient man sich plumper Anschuldigungen, indem man der Gegenseite einfach Verfolgungswahn, lose Dummheit oder Ähnliches unterstellt. Mit der Verfahrensweise läuft man eben leider die Gefahr, sich schon am Anfang einer Diskussion in Vorurteile und Missverständnisse zu verrennen. Einzeln gemachte Behauptungen werden reflexartig in bestimmte Kategorien eingeordnet, also verallgemeinert abgehandelt. Eine Diskussion dient dann im Endeffekt nur der Bekräftigung des Weltbilds der jeweils teilnehmenden Argumentierenden auf beiden Seiten. Zum anderen gibt es jetzt Autoren, die vor allem dafür plädieren, dass man differenzieren und dementsprechend von der alleinstehenden Begriffsgebung absehen sollte. Von der Einengung und Festlegung der Definition verspricht man sich, die Debatte sachlicher zu gestalten oder ideologiekritisch besser vorgehen zu können. Dann haben wir zum einen Daniel Kuller, der unterscheidet in seinem Buch Entschwörungstheorie zwischen einer spielerischen Verschwörungstheorie, wie man sie zum Beispiel aus den USA von Robert Anton Wilson kennt, und dem Konspirationismus. Mit Konspirationismus ist ein politisch motiviertes, geschlossenes Verschwörungsglaubenssystem gemeint, das sich der Pseudowissenschaftlichkeit, Kuller nennt es Wissenschaftstravestie, und der Reduzierung politischer Entscheidungen auf ihr Abbild, das nennt er Politiktravestie, bedient. Dann zum anderen Thomas Grüter, der unterscheidet hingegen in seinem Buch »Wie Verschwörungstheorien funktionieren« zwischen dem Verschwörungsglauben, das ist für ihn eine unbestimmte, nicht näher definierte Vorstellung. Eine Gruppe habe sich verabredet, böse oder verbrecherische Taten zu vollbringen, und der Verschwörungslegende, eine Umdeutung eines tatsächlichen Ereignisses im Sinne eines Verschwörungsglaubens. Die Verschwörungstheorie dient dabei als zusammenhängende Begründung für ein oder mehrere Verschwörungslegenden im Sinne eines Verschwörungsglaubens. Meine Darstellung orientiert sich jetzt an solchen differenzierten Betrachtungsweisen. Und ich habe mich bei meiner Verfahrensweise darum bemüht, die wissenschaftlichen und ideologiekritischen Sichtweisen gleichsam zu behandeln. Dabei werde ich im Laufe des Vortrags häufig auf die psychologischen Ansätze von Grüter und die diskordischen Ansätze von Kuller zurückgreifen. Mein Ausgangspunkt stellt dabei das ursprünglich von Daniel Pipes in seinem Buch Verschwörung geprägte Verschwörungsdenken dar. Mit dem Begriff Verschwörungstheorie werde ich in dem Vortrag ebenfalls arbeiten, sei es nur, um ihn als eine Art Kunstwort weitererhalten zu wollen. Es geht mir also hierbei darum, das Verschwörungsdenken und Verschwörungstheorien in einem kulturellen und gesellschaftlichen Rahmen neu aufzuarbeiten, zu differenzieren und zu konkretisieren. Um den Zeitrahmen des Vortrags nicht zu sprengen, musste ich mich an einigen Stellen kürzer fassen, als ich wollte. Wo es nicht nötig war, habe ich auf die Erläuterung konkreter Verschwörungen und Verschwörungstheorien verzichtet, denn für den bedarften Leser gibt es heutzutage an jeder Ecke verschwörungsame Bänder oder Lexika. Eindeutig deplatziert und zugleich am verführerischsten sind also selbst ideologische Modelle zur Erklärung von Verschwörungsdenken und Verschwörungstheorien. Für die beiden Begrifflichkeiten sind erstmal rein formelle Klassifikationen vonnöten, die keine Aussage über den Wahrheitsgehalt erlauben. Also beim Verschwörungsdenken handelt sich es erstmal um eine oder mehrere erdachte Verschwörungen, die im Kopf desjenigen stattfinden, der sich damit befasst. Dieser Gedankenzug kann mit der Wirklichkeit übereinstimmen oder frei erfunden sein. So, Kaum etwas prägt unser Sozialverhalten mehr als der Gegensatz zwischen ihnen und uns. Wir, das kann eine Frühmenschenhorde sein, ein steinzeitlicher Stamm, ein Volk, eine Firma, eine Partei, eine Interessengruppe, eine Religionsgemeinschaft, ein Verein. Heutzutage kann ein Mensch sich je nach Situation als Mitglied von mehreren sozialen Gruppen fühlen. Man ist mündiger Student, Studentin, und umgibt sich gern mit Menschen, die ebenso begeistert von Computern und Technik sind und engagiert sich in seiner Freizeit als Bürgerrechtlerin. Thomas Grüter schreibt dazu, dass all diese Gruppen Loyalität erwarten und sie auch bekommen. Zitat: Die Gefolgschaft gegenüber der eigenen Gruppe ist im menschlichen Sozialverhalten fest verankert. Deshalb erleben wir den Verrat als das geheime Wirken gegen die eigene Gruppe als besonders schändliche Tat. Menschen neigen dazu, sich selbst und ihre Gruppe deutlich besser zu beurteilen als andere Menschen oder andere Gruppen. Zitat Ende. Dazu bezieht sich Grüter noch auf den britischen Sozialpsychologen Henry Tjafel. Zitat, der stellte in verschiedenen Experimenten einander fremde Menschen willkürlich zu Gruppen zusammen und beobachtete selbst dabei eine deutliche Bevorzugung der eigenen Leute. Die Versuchsteilnehmer fanden die ihnen vorher völlig unbekannten Mitglieder ihrer Gruppe angenehmer und fleißiger als die der anderen Gruppen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass wir es hier mit einem grundlegenden Gesetz menschlichen Verhaltens zu tun haben. Zitat Ende. Also was macht Verschwörungsdenken aus? Hier kommt die Sozialpsychologie ins Spiel, eine interdisziplinäre Wissenschaft zur Erforschung der Wechselwirkung zwischen dem Verhalten und Denken des Einzelnen und dem Verhalten seiner sozialen Gruppe. Mit ganzen Serien von Experimenten haben Sozialpsychologen inzwischen nachgewiesen, dass menschliches Denken immer dann den Pfad der Logik und Vernunft verlässt, wenn Gefühle ins Spiel kommen. Menschen beurteilen sich selbst und ihre Mitmenschen vornehmlich emotional und suchen erst im Nachhinein eine rationale Begründung dafür. Auf die Frage, ob ich also meinen Nachbarn nicht mag, weil er seinen Vorgarten verkommen lässt, oder mir das Unkraut dort ins Auge sticht, weil ich ihn nicht ausstehen kann, ist nach den Erkenntnissen der Sozialpsychologie die zweite Variante die weitaus häufigere. Dies gilt in noch stärkerem Maße für soziale Gruppen. Die Sozialpsychologie versucht nun zu erklären, welche Denkmuster zum Vorschein kommen, wenn man das Phänomen der Gruppenzügigkeit in seine Bestandteile zerlegt. Die Sozialpsychologie spricht hier von Stereotypen. Das sind Kollektivzuweisungen von meist schlechteren Eigenschaften. Die Liste solcher Stereotypen ist lang. Da wären zum Beispiel Deutsche sind humorlose Besserwisser, Juden sind verschlagen und habgierig, Neger sind faul, Blondinen sind dumm oder Politiker sind Internetausdrucker. Allein aufgrund von Sprache, Herkunft, Position, Geschlecht oder Religion werden Menschen durch solche Vorurteile bestimmte Merkmale zugewiesen, ohne näher zu differenzieren. Die Sozialpsychologie verwendet dafür das Fachwort Attribution. Die Vernunft des Menschen hat auf dieses Denkmuster einen vergleichsweise geringen Einfluss. Grüter zählt dazu in seinem Buch, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit, die wichtigsten Faktoren auf, die das Bild von uns selbst und unseren Mitmenschen bestimmen und verzerren. Zitat: Menschen tendieren dazu, sich Erfolge selbst zuzuschreiben, Misserfolge hingegen auf andere äußere Faktoren zurückzuschieben. Menschen versuchen oft, ihr Verhalten vor sich selbst zu rechtfertigen, auch und gerade dann, wenn es nach ihren eigenen Maßstäben falsch war. Dazu interpretieren sie es im Nachhinein um oder verzerren ihre Erinnerung. Menschen sehen ihr eigenes Verhalten und Denken positiver und weniger von der Umgebung geprägt als das ihrer Mitmenschen. Menschen versuchen, mit ihrer Umgebung zu harmonisieren und passen auch ihre Meinung denen ihrer Umgebung an. Menschen eifern Vorbildern nach und übernehmen auch deren Ansichten. Menschen lassen sich von Autoritäten beeinflussen, also solchen Menschen oder auch Zeitungen, Nachrichtensendungen oder ähnliches, die ihnen kompetent und vertrauenswürdig erscheinen. Menschen rechtfertigen das Verhalten ihrer eigenen Gruppe und unterstellen ihrer Gruppe gute Absichten, anderen Gruppen aber böse Absichten. Die Unterstellung böser Absichten ist oft von negativen Gefühlen wie Wut, Angst, Ekel oder Verachtung begleitet. Menschen glauben von verschiedenen alternativen Erklärungen für ein Phänomen oder Ereignis am ehesten diejenige, die ihrem bisherigen Weltbild am genauesten entspricht. Das gilt auch dann, wenn diese Erklärung deutlich komplizierter und unwahrscheinlicher als andere Erklärungen ist. Also Verschwörungsdenken lässt sich in diesem Sinne definieren als die Zuweisung, Attribution von heimlichen bösen oder verbrecherischen Handlungen oder Zielen an andere soziale Gruppen. Später beschäftigen wir uns dann noch mit einer speziellen Ausprägung des Verschwörungsdenkens, dass der anderen Gruppe ein solches Ziel unterstellt, ohne dass irgendwelche Anhaltspunkte dafür erkennbar sind. Im Folgenden schauen wir uns jetzt erstmal noch die häufigsten Erscheinungsformen der Zuweisungen von Vorurteilen, also Stereotypen, an, wie sie uns heute nahezu tagtäglich begegnen. Populäre Irrtümer, Gerüchte, Mythen und Missverständnisse. Für den weiteren Verlauf des Vortrags habe ich diese Begrifflichkeiten unter dem leicht polemischen Begriff die moderne Gerüchteküche zusammengefasst. In den frühen 1990er Jahren waren es TV-Serien wie Akte X oder Outer Limits, später ganze Kinofilme wie Düstere Legenden oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Mitgeben wollten sie uns alle eines: Es gibt keine Zufälle und die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Für ihre Stories bedienten sich die Macher dabei alle an etwas, was schon tief in unsere Gesellschaft verwurzelt ist: die moderne Gerüchteküche. Aus unverstandenen Ereignissen wie Katastrophen und Unfälle entstehen unverarbeitete Gefühle, daraus werden dumpfe Ahnungen, geflüsterte Vermutungen, Marktklatsch, Stammtischreden und daraus wieder anhaltende Legenden, Mythen, Wandersagen oder Wanderanekdoten. Aus dem Internet kennt man sie als Urban Legends oder einfacher Behauptungen wie, dass der Freund von einem Freund dies und das erzählt habe. Auch FOF, Friend of a Friend, Erzählung bezeichnet. Oder aus dem Internet Hoaxes in der häufigen Gestalt von Spam-E-Mails. Dieses Phänomen moderner Mythenbildung beschreibt Bernd Harder im Vorwort zu seinem Buch Das Lexikon der Großstadtmythen als im Kern uralt, aber immer wieder neu ausgemalt und modernisiert. Es appelliert an unsere Abenteuerlust, Habgier, Schadenfreude, Eifersucht, Ressentiments, Vorurteile und an unser Machbarkeitsdenken. Oder aber es geht um die Wiederverzauberung unserer kalten, rationalen Welt. Mit ihnen werden vagabundierende Ängste, Wünsche und Befindlichkeiten in die Form zeitloser Erzählstoffe gegossen. Die moderne Gerüchteküche wird, wie der Name schon sagt, durch Gerüchte angekurbelt, also kurzen Erzählungen mit unbekanntem Wahrheitsgehalt. Aus der Sicht der Sozialpsychologie schreibt Thomas Grüter dazu, Zitat, der britische Psychologe Sir Frederick Bartlett untersuchte bereits in den 30er Jahren, welche Teile einer unbekannten Geschichte sich Menschen merken. Er stellte fest, dass Menschen dazu neigen, die Geschichte an ihr Vorwissen und ihr Weltbild anzupassen, um sich danach nur an die angepasste Version zu erinnern. 1947 veröffentlichten die amerikanischen Psychologen Gordon Willard Allport und Leo Postman ihr Buch The Psychology of Rumor. Sie beschreibten dabei darin die Veränderung von Gerüchten während ihrer Ausbreitung. Danach tendieren Gerüchte dazu, mit zunehmender Verbreitung kürzer zu werden, Leveling, und in einzelnen Teilen eine schärfere Form, Sharpening, anzunehmen. Ferner verändern die Menschen ein Gerücht bei der Verbreitung so, dass es besser zu ihrem Vorwissen und ihrer Gefühlslage passt. Das wird Assimilation genannt. Zitat Ende. Das erklärt aber jetzt noch nicht, warum sich manche Gerüchte jetzt in kürzester Zeit an Beliebtheit und dementsprechender Verbreitung unter den jeweiligen Rezipientenkreis erfreuen und andere wiederum nicht. Zur Veranschaulichung, wie sich Gerüchte verselbstständigen können, bediene ich mich dem zugegeben kontroversen Konzept der sogenannten Meme. Früher war es das Dancing Baby, heute sind es Lolcats oder Rick Astley's Song Never Gonna Give You Up. Seit dem Aufschwung des Informations- und Kommunikationszeitalters sind Meme uns gegenwärtiger denn je. Beinahe jeder Internetnutzer ist ihnen schon begegnet, sei es nur zufällig oder unbewusst. Bei diesem Phänomen spricht man konkreterweise von Internet-Memen. Mir geht es hierbei jedoch um die eigentliche Vorstellung des Memes, das Überleben von Ideen durch die natürliche Auslese. Ursprünglich in den 1970er Jahren durch einige Biologen aufgebracht, ging man davon aus, dass Ideen, also auch Gerüchte, miteinander im Wettbewerb stehen. Sie verändern und vermehren sich und unterliegen dabei ähnlichen Gesetzen, wie Darwin sie für die Evolution von Lebewesen formuliert hat. Der Biologe Richard Dawkins hat dafür den Begriff Mem geprägt, den er von Gen ableitet. Während das Gen die Grundeinheit für die Vermehrung und die Evolution von Lebewesen darstellt, ist ein Mem die Grundeinheit einer Idee. Ein Mem verändert sich so lange, bis es ausstirbt oder sich im Wettbewerb mit anderen Memen durchsetzen kann. Oder, wie es die englische Psychologin und überzeugte Mem-Vertreterin Susan Blackmore ausdrückt, Zitat, Meme wetteifern darum, in so vielen Gehirnen wie möglich zu gelangen und sich dort zu behaupten. Zitat Ende. Was sind also nun die Bedingungen für den Erfolg von Gerüchten? Thomas Grüter hat das folgendermaßen formuliert, Zitat: Ein Gerücht verbreitet sich immer dann, wenn erstens die Gelegenheit gegeben ist, also ein ausreichend dichtes und von der Art her geeignetes Kommunikationsnetzwerk vorliegt und zweitens das Gerücht ausreichend glaubwürdig ist und drittens das Gerücht ausreichend interessant ist. Dabei entscheidet nicht das Interesse des Einzelnen, sondern das Gruppeninteresse, also die Überlappung der Interessen des Einzelnen. Alle drei Faktoren müssen zusammenwirken. Wenn einer fehlt, verbreitet sich das Gerücht nicht. Ein wirklich interessantes Gerücht verbreitet sich auch dann, wenn das Kommunikationsnetz löchrig und die Glaubwürdigkeit des Inhalts eher gering ist. Ein sehr dichtes Kommunikationsnetzwerk transportiert auch mäßig interessante Gerüchte von zweifelhaftiger Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit wiederum hängt von vier wesentlichen Faktoren ab. Dies sind die Genauigkeit der Darstellung, die Glaubwürdigkeit der Quelle, die Übereinstimmung mit dem Weltbild des Zuhörers und die Situation. In Stresssituationen oder in unsicherer und beängstigender Lage, aber auch in Zeiten der Langeweile, liegt die Schwelle der Glaubwürdigkeit deutlich niedriger als in einer entspannten Situation. Menschen neigen außerdem dazu, die Glaubwürdigkeit auch danach einzuschätzen, wie oft sie ein Gerücht hören. Allein durch seine Verbreitung gewinnt ein Gerücht also bereits an Glaubwürdigkeit. Zitat Ende. Wie wir also gesehen haben, setzt sich die moderne Gerüchteküche aus folgenden Faktoren zusammen: vielen kurzen Erzählungen mit unbekanntem Wahrheitsgehalt, den Gerüchten, die mehr oder weniger ungefiltert den kritischen Verstand passieren, da sie auch sich an unser Gefühl, unsere Vorurteile, Stereotypen und unsere Zuweisung dieser Attribution richten. Eine Verbreitung, Anpassung und Weiterentwicklung der Gerüchte durch einen dazu, eine Verbreitung, Anpassung und Weiterentwicklung der Gerüchte durch einen dazugehörigen Rezipientenkreis. Verschwörungstheorien machen sich dieselbe Plattform zunutze, wie die moderne Gerüchteküche. Ich würde in dem Zusammenhang sogar behaupten, dass Gerüchte ein häufiger Vorbote oder Zulieferer für Verschwörungstheorien sind. Vor allem, wenn sie sich an starke Emotionen wie Angst, Ekel oder Empörung richten. Nach meinen bisherigen Betrachtungen zum Ursprung des Verschwörungsdenkens schauen wir uns jetzt nun die heutigen Auswüchse der erdachten Verschwörungen, also sprich des Verschwörungsdenkens, an. Anfänglich sollte man bei nicht näher beschriebenen Verschwörungstheorien erstmals von Verschwörungsannahmen ausgehen. Bei näherer Betrachtung sind dann gewisse Charakteristika zu beobachten, die eine Einstufung der Verschwörungstheorien zulassen. Zuerst möchte ich mich der Frage zuwenden, ob Verschwörungstheorien ausschließlich politisch sein müssen, was ja oft bei Diskussionen zu dem Thema schon im Vorhinein impliziert wird. Auch hier wird oft vieles in einen Topf miteinander geworfen, missgedeutet oder missverstanden. Deswegen werde ich jetzt erstmal versuchen, diese Misere etwas zu beleuchten. Hin und wieder begegnen sie uns noch. Einzelne Behauptungen, die sich gerne im Umfeld von Verschwörungstheorien tummeln. Zum Beispiel der Mythos um Bigfoot, der uns schon wohl am längsten begleitet. Oder sei es die zunehmenden Sichtungen von verstorbenen Prominenten in den 1980er Jahren. Elvis lebt, ist sicher noch vielen bekannt. Oder die in den 1990er Jahren aufgekommene Idee, dass Bielefeld nicht existieren würde. Alle von ihnen haben es irgendwann mal in die Schlagzeilen oder die Medien geschafft und wurden auch in etlichen Büchern, Filmen und TV-Serien aufgegriffen. Anhand dem, was ich bereits vorhin behandelt habe, wird deutlich, dass solche Spekulationen der modernen Gerüchteküche zugerechnet werden können. Einzig vielleicht die Bielefeld-Verschwörung könnte als satirische Darstellung einer Verschwörungstheorie zu dem Umfeld der Verschwörungstheorien gerechnet werden. Dazu aber gleich mehr. In jedem Fall ist keine dieser drei populären Fälle wirklich politisch, noch wirklich eine Verschwörungstheorie. Darum sollte man solche Fälle eindeutig außen vor lassen. In keinem der Hackerspaces, die ich bisher besuchen durfte, bin ich bisher um die Zahl 23, das allsehende Auge oder irgendwelche Fnords herumgekommen. Die meisten dieser discordischen Ansätze sind heutzutage in der Gemeinde der Hacker und Netzbewohner zu finden. ursprünglich in den 1960er und 1970er Jahren, hatten ihnen die Autoren Robert Shea und Robert Anton Wilson mit der Veröffentlichung der Illuminatus-Trilogie zur weltweiten Popularität verholfen. Zu dieser Begründung des neuen Genres der belletristischen Verschwörungsliteratur durch Illuminatus kam im Jahr 1988 noch das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco hinzu. Ich habe mich dafür entschieden, die Inhalte beider Bücher nicht weiter zu behandeln. Die meisten hier werden sie sowieso kennen. Außerdem ist es meist sowieso nicht ratsam, diese Bücher zusammenfassen zu wollen. Ich will nur kurz anschneiden, wie sich die beiden Autoren zu ihren Werken geäußert haben. Wilson schreibt im Vorwort zu seinem Lexikon der Verschwörungstheorien von 1998, Zitat: 1969 bis 1971 schrieb ich mit dem verstorbenen Robert Shea Illuminatus. Dieses Buch parodiert populäre Verschwörungstheorien der 60er und zwar in einer absichtlich ungeordneten Weise. Die Perspektive war post-Joyceanisch. Damit meint Wilson die Art Buch, die sich nicht als fertig gelöstes Rätsel, sondern als ein Rätsel präsentiert, an dem man arbeiten muss. Weil dem Leser nicht gesagt wurde, was er dem allwissenden Erzähler traditioneller Fiktion glauben konnte, eher wurde es ihm ihr überlassen, wie viel oder wie wenig er sie ernst nehmen wollte von all den Weltmodellen oder großen Stories, die von sich wild widersprechenden und manchmal durchgeknallten Erzählern geboten wurden. Zitat Ende. Eco hat sich zu seinem Foucault'schen Pendel eher bedeckt gehalten, deswegen sei hier aus einem Artikel der Time von 1989 zitiert. Das ist aus dem Englischen übersetzt. Das Buch wurde konzipiert, um den Leser zu irritieren. Ich wusste, es würde mehrdeutige nicht homogene Reaktionen hervorrufen, denn dieses Buch wurde erschaffen, um einige Widersprüche aufzuzeigen. Das Foucault'sche Pendel ist die Geschichte aller kosmischen Pläne, die Menschen sich wirklich vorstellen. Es ist die Geschichte von einem Krebsgeschwür, das den Geist befällt. Der Schaueraspekt, die Qual, die Ungewissheit sind die Konsequenzen dieser Psychose, einer misstrauischen Interpretation der Natur, der Gesellschaft, der Welt und des Textes. Zitat Ende. Wilson und Ecos spielerische Beschäftigung mit Verschwörungstheorien sind eindeutig unpolitisch, mehr satirisch. Es sind die besten Beispiele für die Offenheit von Verschwörungstheorien. Laut Kuller setzt sich so eine spielerische Beschäftigung mit Verschwörungstheorien zusammen aus einem begründbaren Zweifel an regierungsamtlichen Darstellungen, einer Ausweitung der Quellbasis ins Merkwürdige, schwer erklärbare, Verfängliche, einer Klarheit darüber, dass mit Hilfe heuristisch angesammelter Indizien und anschließend freier Assoziation nur Mutmaßungen angestellt werden können, sich aber nichts beweisen lässt, einem Spielraum für menschliches Versagen, Schlamperei, bürokratische Fehlentscheidungen und banale Zufälle und das Stellen von oft wirklich neugierigen Fragen oder Formulieren von Rätseln. Um auch jetzt noch die Dynamik, die Verschwörungstheorien innewohnt, gleichzeitig satirisch als auch ernst aufgefasst zu werden, deutlich zu machen, ein kurzer Abriss dazu, welche Wirkung sie auf den Leser entfachen können. Hier am Beispiel von Illuminatus. Wilson selbst äußert sich dazu folgendermaßen, Zitat: Illuminatus wird bis heute, 1999, immer noch nachgedruckt. 24 Jahre, nachdem es zuerst im Jahr 1975 aufgelegt wurde. Es wurde in verschiedenen Sprachen übersetzt und als Bühnenstück aufgeführt. Aus diesem Grunde bekomme ich immer noch Post- oder Zeitungsausschnitte von Leuten, die eine ganze Reihe komischer Ansichten von mir haben. Manche glauben, dass all die Verschwörungen in diesem wilden und verrückten Buch wirklich existieren und wollen mich über die neuesten Schwindeleien informieren. Andere denken, dass ich selbst an keine dieser Verschwörungen glaube und nur als Satiriker und daher als gerissener Verteidiger des Establishments schreibe und sie wollen mich auf den richtigen Trip bringen. Einige glauben, ich engagiere mich absichtlich im Verwirren der seriösen oder ernsteren Verschwörungstheoretiker. Viele haben sogar versucht, zu ihrer eigenen Zufriedenheit, die Verschwörung zu identifizieren, für die ich wirklich arbeite. Zitat Ende. Daniel Kuller schreibt in seinem Artikel über die höchst bedauerliche Fehlrezeption Robert Anton Wilsons in Deutschland, Zitat: hatte Wilson Verschwörungen vor allem entmystifizieren und erklären wollen, wie sie funktionieren und schließlich ihre Weisheiten, so vorhanden, abzüglich der Unterwerfung in den Dienst individueller Emanzipation stellen wollen, fixte er dennoch tragische Figuren wie den Hannoveraner Hacker Karl Koch ernst auf die Paranoia an. Koch benannte sich nach dem Illuminatus-Helden Hackbert Selene und schritt getrieben von seinen tatsächlichen Geheimdienstverstrickungen in eine Welt davon, in der Adam Weishaupt wirklich anstelle von George Washington auf der Dollarnote zu sehen ist und die Illuminaten wirklich ihre Taten mit versteckten Zahlen spielen, auf der Grundlage der 23 beginnen. Dass Koch am 23. Mai 1989 ums Leben kam, ist im Glaubenssystem seiner näheren Umgebung ein Beleg für die Triftigkeit der Paranoia, spricht aber eigentlich eher für seine eigene Besessenheit. Zitat Ende. Ab hier wird es jetzt politisch. Nehmen wir mal an, wir stellen uns hier an den Hauptbahnhof und sprechen eine Weile die verschiedenen vorbeigehenden Passanten an und fragen, was sie von unseren Politikern halten und ob sie sich in die Entscheidungsprozesse der Regierung eingebunden fühlen. Die da oben machen doch, was sie wollen, die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher, Politiker machen immer nur Versprechungen und halten sich dann eh nicht dran. Solche Antworten würde man sicher früher oder später von einigen zu hören bekommen. Nichts, was die Menschheit bisher schon so lange beschäftigt hat, ist die Macht und Herrschaft untereinander und übereinander. Das widerspiegelt sich auch deutlich in den heutigen Verschwörungstheorien. Um den Soziologen Hans-Jürgen Krismanski zu zitieren, Zitat: Verschwörungserzählungen haben immer etwas mit Herrschaft und Macht zu tun. Von daher würde ich erst einmal unterscheiden zwischen Verschwörungstheorien der Herrschenden, die sich von unten bedroht fühlen, und Verschwörungstheorien der Beherrschten, die sich ein Bild von den Machenschaften derer da oben machen wollen. In beiden Fällen gründen diese Theorien auf dem völlig verständlichen Verdacht, dass bei Machtangelegenheiten, ob in der Wirtschaft oder in der Politik, geheime Netzwerke, Intrigen, Absprachen und so weiter eine Rolle spielen. Heute kommt etwas weiteres hinzu. Die Welt ist so komplex geworden, dass die politischen und ökonomischen Zusammenhänge selbst von den Herrschenden, den Politikern, den Konzernmanagern, den Denkfabriken der Superreichen nicht mehr durchschaut werden können. Da hilft dann eine Erkenntnishaltung, die man den allgemeinen Verschwörungsverdacht nennen könnte. Dies ist eine durchaus nützliche Haltung des Hinterfragens der anderen Seite, derer da oben. Zitat Ende. Das, was Krimanski hier als allgemeinen Verschwörungsverdacht bezeichnet, ist uns schon vorher in der Form von Daniel Kullers Sichtweise der spielerischen Beschäftigung mit Verschwörungstheorien begegnet. In dem Zusammenhang kann Kullers Definition als eine der Sicht der Beherrschten angesehen werden. Thomas Grüter liefert uns dazu die Einsicht, dass auch die Herrschenden ihre Verschwörungsplanspiele haben. Zitat: Die Mächtigen wittern hinter jedem Ereignis, sei es auch noch so klein, eine Verschwörung und setzen die so gewonnenen zirkulierenden Gerüchte zu ständig aktualisierten Verschwörungstheorien zusammen. Solche Theorien sind fließende Gedankenkonstrukte, vage Planungen von Zügen und Gegenzügen wie bei einem Schachspiel, virtuelle Landkarten mit Wegen, Umleitungen und Nebenwegen. Jeder Abgeordnete, Minister, Ministerpräsident, Kanzler oder Präsident entwickelt und verwirft in nahezu jeder wachen Minute Szenarien für Verschwörungstheorien. Oder konkret formuliert, alle Mächtigen überlegen ständig, wer sich mit wem gegen sie verbündet haben könnte und wie sie dagegen vorgehen. Zitat Ende. Was natürlich die Spekulation in der Öffentlichkeit am meisten beflügelt, sind die Planspiele der an die Regierung angeschlossenen Geheimdienste. Sie gelten der Abwehr einer realen Gefahr oder vermeintlich realen Gefahr oder der Durchführung aktiver illegaler Maßnahmen gegen andere Staaten. Geheimdienste verstoßen zweifelsfrei gegen Gesetze, aber auch deren Planspiele dürfen die Realität nicht verlassen, sonst ist ihre Arbeit wertlos. Bei den Aktionen der Geheimdienste berühren sich also echte Verschwörungen und Verschwörungstheorien. Grüter spricht bei diesem Sachverhalt von Verschwörungen der Staaten gegeneinander. Das Ganze schließt jetzt natürlich nicht aus, dass Machthaber und Regierungen selbst den eher auf Vorurteilen basierenden klassischen Verschwörungstheorien verfallen können. Wie wir es zum Beispiel an der Entscheidung der US-Regierung, den Irak zu besetzen, gesehen haben. Zitat: Eine Regierung betreibt ein riskantes Spiel, wenn sie das Volk gegen einen vergeblichen Feind aufhetzt. Sie kann ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn in Wahrheit keine Bedrohung vorgelegen hat. Andererseits löst sie natürlich eine Gegenreaktion aus, was den Konflikt weiter aufheizen kann. Zitat Ende. In einer Demokratie wachen jetzt eigentlich die unabhängigen Medien darüber, dass die Regierung den Kontakt zur Wirklichkeit nicht verliert. Wenn große Teile der Bevölkerung und die Machthaber jedoch selbst einer einzigen Verschwörungstheorie anhängen, kann sich das auch auf die Berichterstattung der Medien auswirken, wie man es zum Beispiel früher in sozialistischen Regimen gesehen hat und heute in islamisch-fundamentalistischen Ländern sieht. Kuller beschreibt das noch sehr treffend, Zitat: In dem Moment, wo eine Verschwörungstheorie zum Allgemeingut wird, ist sie begrifflicherweise nur noch schlecht als solche zu identifizieren. In Anlehnung als Freud ließe sich sagen, man erkennt immer nur die Verschwörungstheorie, die man nicht teilt. Zitat Ende. Im Gegensatz zum Misstrauen der Mächtigen beschreibt Grüter noch das Misstrauen gegen die Mächtigen. Es ist immer dort besonders stark, wo die Macht einer anderen Gruppe gehört oder man sich nicht selbst zugehörig fühlt. In Staaten mit mehreren Staatsvölkern oder mit mehreren deutlich unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen ist dieses Misstrauen deshalb allgegenwärtig. Zitat Ende. An dieser Stelle lässt sich also schon mal eine Richtung der Verschwörungstheorien bestimmen. Die spielerischen Verschwörungstheorien oder einfach die offenen Verschwörungstheorien. Offene Verschwörungstheorien befinden sich auf der Augenhöhe mit den restlichen Verschwörungstheorien, leisten jedoch eine drastische Infragestellung des eigenen Standpunkts. Sie untergraben ihre eigene Autorität oder ihr eigenes Image. Sie liefern also den Selbstzweifel, den Zweifel an dem guten eigenen gleich mit. Die satirischen Variationen versuchen aus Verwirrung Erkenntnis zu stiften. Dabei ist die Sabotage eigener Aussagen, das Bezweifeln und Verspotten eigener Gewissheiten für sie ein integraler Bestandteil. Dadurch bringen sie natürlich auch einen hohen Unterhaltungswert mit sich. Die politischen Variationen dienen sowohl den Mächtigen und Regierungen als auch dem Volk zur individuellen Hinterfragung von Machtangelegenheiten. In konkreten Fällen dienen sie der Abwehr von Gefahren und der Prävention möglicher wirklicher Verschwörungen. Um Robert Anton Wilson nochmal zu Wort kommen zu lassen, Zitat: Wenn die Leute ihrer Regierung nicht trauen, dann traut diese ihnen auch nicht. Traut die Regierung dem Volk nicht, traut ihr auch das Volk nicht. Dieses Karussell ist fast schon ein Perpetuum mobile. Zitat Ende. Ein gegenseitiges, ausbalanciertes, misstrauisches Miteinander zwischen Regierung und Volk könnte heutzutage also ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie oder Gesellschaft sein. Wie lässt sich also nun die Unterscheidung treffen, ob man es mit einer offenen Verschwörungstheorie zu tun hat oder nicht? Am besten lässt sich die getroffene Unterscheidung an der wohl typischsten Frage in der Welt der Verschwörungstheorien zeigen. Die Frage nach dem cui bono, dem Nutzen eines bestimmten Ereignisses oder einer Entwicklung, um daraus vom Nutznießer auf den Verursacher schließen zu können. In der offenen Beschäftigung wird diese Frage zumeist offen gestellt und somit der Kreis der Verdächtigen erheblich erweitert. Ganz wie in der Kriminalistik, von der diese Vorgehensweise entliehen ist. Hier können nun alle, bei denen aufgrund ihres erzielten Vorteils ein Motiv vermutet werden kann, einer genaueren Prüfung unterzogen werden. Die Befragung, die von der offenen Verschwörungstheorie zuweilen unternommen wird, ist für die geschlossene Verschwörungstheorie fast völlig ausgeschlossen, da sie davon ausgeht, dass der Befragte lügt. Dass die offene Form des cui bono nicht mehr sehr verbreitet scheint, lässt sich daran erkennen, dass die meistgeglaubten Verschwörungen klar lokalisiert sind und daher auch immer nur die gleichen Verdächtigen in Frage kommen. Laut Kuller gehen geschlossene Verschwörungstheorien von der fast vollständigen Funktion von Regierungen als Werkzeug der einen oder irgendeiner Verschwörung aus. In besonderen Fällen ist die Regierung selbst die Verschwörung. Es erfolgt ein Rückgriff auf beständige Quellen, egal woher sie stammen. Es wird das assoziative Denken als Beweismittel der analytischen Logik mindestens gleichgestellt, wenn nicht sogar höher eingestuft. Es folgt dort beinahe jedes Ereignis dem ausgeheckten Plan und praktisch jedes Zeichen ist mit Bedeutung überladen. Ebenso sind alle Fragen eigentlich schon beantwortet oder werden bei abweichender Antwort sofort verworfen. Dazu habe ich jetzt ein zugeben drastisches Beispiel mitgebracht, das unter dem Titel The World Government veröffentlicht wurde. Schauen wir uns das mal an. Okay. Ich werde jetzt ein PDF dazu von der Webseite der Künstler zeigen. Mal schauen, ob das funktioniert. So, wie sieht das so aus? Warte, kannst du ein bisschen aufhören? Genau. Wie sieht denn das so von mir aus? Also, man sieht schon... Gar nichts. Ja, ich werde das danach dann noch in einem Anhang bei der Vortragsseite anhängen. Ich glaube, Deutschland ist irgendwo da. So ungefähr. Wir können jetzt mal kurz etwas näher rangehen zum Beispiel. Also Deutschland ist, sieht man da irgendwie was von euch her oder? Okay, dann gehe ich mal näher ran. Fast, man muss noch näher reingehen. Das ist leider kein Vektor, aber... Nochmal, du kannst ruhig, ja, das ist... Also hier haben wir jetzt zum Beispiel so dieser Bereich, bei dem Deutschland hier aufgezeichnet ist. It's German State. Also wie ihr seht, das ist halt so eine Kartografie einer weltumfassenden Regierung. Ja, genau. Erstellt wurde es durch die beiden französischen Künstler Leonore Bonassini und Xavier Faure. Sie beschreiben ihr Werk folgendermaßen, das aus dem Französischen übersetzt. Stellen wir uns vor, also Zitat, stellen wir uns vor, dass eine Weltregierung durch die Kontrolle der staatlichen Macht errichtet wird, des Weiteren, dass diejenigen, die die Fäden ziehen, mit der Finanzmacht verbunden sind. Sie teilen dieselben Ziele, dieselbe große Strategie und dieselbe Ideologie, um die Produktion aller Ressourcen, aller Informationssysteme und dadurch das individuelle Verhalten von Hunderten von Millionen Menschen zu lenken. Stellen wir uns vor, dass die übrigen Milliarden von Menschen durch die klassischen Methoden einer Militärdiktatur und Krieg beherrscht werden. Es würde einen Komplex organisierter Firmen geben, die schon lange durch den Staat monopolisierten Einrichtungen, Schulen, Gerichte, Militärforschung anhand ihrer eigenen Interessen kontrollieren oder zu kontrollieren versuchen und ebenso die alltäglichen Aspekte unseres Lebens. Zitat Ende. Genau, kann ich das zumachen? Also wie wir sehen können, dem Gegner wird hier also unterstellt, heimlich die Weltherrschaft erlangen zu wollen. Thomas Grüter bezeichnet diese Art der Verschwörungstheorien als Weltverschwörungstheorien. Wenn man sich diese angebliche Weltverschwörung so ansieht, könnte man ja meinen, dass das so was allein wegen der praktischen Umsetzbarkeit nur unserer Zeit entsprochen werden kann. Man bräuchte halt ein riesiges Zirkel von verschiedenen Konglomeraten. Erste Weltverschwörungstheorien gab es aber bereits im Mittelalter, um das Jahr 1150, mit einer Verdächtigung, die die Juden des Ritualmords bezichtete. Hexenverfolger gingen von einer organisierten Hexensekte aus, die die Herrschaft der Kirche auf der Erde durch eine Herrschaft des Teufels ersetzen will. Praktisch alle Verschwörungstheorien orientieren sich an der Legende vom Antichrist. Während im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die Verschwörer noch direkt beschuldigt wurden, die Herrschaft des Teufels vorzubereiten, wird das Böse in der Neuzeit eher abstrakt gesehen. So kommen die beiden Herren aus dem Beispiel, also die beiden Künstler, aus dem Beispiel auch auf ihre identifizierte Weltverschwörung mit den jetzt eher antikapitalistischen und antiimperialistischen Zügen. Also wir hatten da viele Konzerne und ja, es ist halt sehr verwogen und sehr gezielt. Heute versucht man sich bei den Weltverschwörungstheorien noch an Ereignissen wie der Französischen Revolution oder Geheimgesellschaften wie den Freimaurern oder im Illuminatenorden. Der ausgemachte Feind wird immer nur durch die Eigenschaften mächtig, allgegenwärtig, unsichtbar und böse charakterisiert. Das Attribut böse ist nicht allgemein definiert, es hängt vom Autor ab. Unsere Gegner wollen heimlich die Herrschaft ergreifen und dann damit unsere höchsten Werte vernichten. So könnte man die Prämisse der heutigen, der meisten Weltverschwörungstheorien kurz zusammenfassen. Weltverschwörungstheorien sind das beste Beispiel für die Verschlossenheit von Verschwörungstheorien. Also an dieser Stelle lässt sich eine weitere Richtung der Verschwörungstheorien ableiten, die deterministischen und abgeschlossenen Verschwörungstheorien oder einfach die geschlossenen Verschwörungstheorien. Geschlossene Verschwörungstheorien erzählen die Zeitgeschichte als griffigen Plot, in die das Schwarz-Weiß schon eingebaut ist. Sie suggerieren eine unmittelbare Politik, in der es zugeht, als würde nur eine Handvoll Menschen auf der Erde agieren. Die jeweilige Wirkung hängt von der geschickten Ausbeutung bestehender Vorurteile ab. Die Variationen von oben, also der Mächtigen und Regierungen, richten sich hauptsächlich gegen äußere Feinde. Sie werden von Oppositionen und Macht zur Machtergreifung oder Regierungen zur Machterhaltung gezielt gegen das Volk ausgespielt. Die Variation von unten, also des Volkes, deutet oft ungeklärte Ereignisse, Unfälle, Katastrophen, Umstürze etc. im Sinne einer Verschwörung um. Sprich, es wird aus der modernen Gerüchteküche geschöpft und die Umdeutung durch ausgemachte Motive und Pläne ergänzt. Die Glaubwürdigkeit der geschlossenen Verschwörungstheorie steigert sich mit dem stetigen Misstrauen, das einer bestimmten Gruppe entgegengebracht wird. Gleichzeitig wird dadurch der Wahrheitsgehalt und die innere und äußere Logik immer weiter geschmälert. Wie es der geschlossenen Verschwörungstheorie gelingt, sich trotz unrelevanten Wahrheitsgehalt in Glaubwürdigkeit zu hüllen, möchte ich im Folgenden noch kurz anschneiden. Dazu haben wir jetzt ein Beispiel. Nehmt das. Ja. Das schauen wir mal. Ich mach schon. Okay. Genau, höher. Ja, weiter runter. So, okay. Ich habe das hier aus dem Englischen übersetzt. Könnt's vielleicht ein bisschen auf Englisch von dem Originalblock sehen. Es geht um Augenzeugenberichten zum Einsturz des World Trade Centers am 11. September 2001. War noch sonst. Zitat quasi von dem Blog. Nicolas Borillo, ein Feuerwehrmann, FDNY, im 23. Stock des Nordturms. Dann haben wir ein Donnern gehört. Wir hörten es und spürten das ganze Gebäude beben. Es war wie auf einem Zug, wie während eines Erdbebens. Es ist eher wie ein Zug, denn mit einem Zug hörst du das Donnern und es ließ dich im Flur erzittern. Paul Curran, Feuerwehrwache FDNY am Nordturm. Ich kehrte zurück und stand direkt vor dem World Trade Center 8, direkt neben dem Zollgebäude. Und der Nordturm war genau daneben. Es verging nicht allzu viel Zeit und auf einmal fing der Boden an zu zittern. Es hat sich angehört wie ein fahrender Zug unter meinen Füßen. Und Joseph Fortis, Rettungssanitäter IMS. Der Boden hat zu zittern angefangen, als ob ein Zug kommen würde. Du schaust hoch und ich glaube, ich weiß nicht, es war einer, der zuerst runterkam oder zwei, welcher? Keith Murphy, FDNY, Einheit 47. Zu der Zeit hätte ich gesagt, dass sie sich wie Bomben angehört haben. Aber es war Boom, Boom, Boom und dann fielen alle Lichter aus. Ich hörte jemanden "Ach du Scheiße" sagen und das nur zu den Lichtern. Ich würde sagen, ungefähr 3-4 Sekunden plötzlich dieses unglaubliche Dröhnen. Es hörte sich an wie im Tunnel, wenn ein Zug auf dich zukommt. Timothy Julian, Feuerwehrmann FDNY, Leiter 118. Weißt du, und ich hörte so eine Explosion und dann hörte ich dieses krackartige Geräusch und dann hörte es sich an wie ein Güterzug, donnernd und wurde immer schneller und ich erinnere mich, ich schaute nach oben und ich sah es herunterkommen. Also es geht weiter mit dem Artikel. Diese belastenden Aussagen kommen aus den mündlichen Überlieferungen von 9/11. Juristische Klagen waren notwendig, um diese Informationen ans Licht zu bringen, und Sie können offensichtlich sehen, warum die US-Regierung sie verbergen wollte. Sie fordern die offizielle Darstellung heraus, dass die Flugzeuge die Gebäude getroffen haben, und liefern den eigentlichen Beweis, dass die Türme tatsächlich durch Züge zum Einsturz gebracht sind. Das letzte Zitat ist das erdrückendste und natürlich am wenigsten verbreitet in den Mainstream-Medien. Ich sah es, den Zug, runterkommen. Wir haben mindestens einen Zeugen auf Band, der aussagt, dass er tatsächlich einen Zug involviert sah. Dann haben wir hier einen Bildbeweis dazu. Also der Schornstein eines Zuges. Genau, dann weiter runter, dann kommt die Schlussfolgerung. Die Regierung benutzte die CIA in einer Verschwörung mit den Freimaurern und Amtrak, dem amerikanischen Ableger der Deutschen Bahn, um Tausende von Amerikanern umzubringen, um daraus den Profit der Bahnunternehmen zu steigern. Sie benutzten holographische Flugzeuge, um die Welt zu täuschen und nicht nur die Wahrheit zu verbergen. Sie taten es, um den Menschen Furcht vor dem Flugverkehr einzuflößen, damit sie mehr mit dem Zug fahren. So, das kann man dann zumachen, ja. Dieses Beispiel, das sich der Wahrheit über 9/11 verschrieben hat, basiert auf der Gewissheit, dass es sie nicht geben kann. Abgesehen davon, dass der nebulöse Begriff Wahrheit selbst keine einheitliche Definition hat, also es nicht einmal einen wahren Begriff von der Wahrheit gibt, zeigt dieses Beispiel eines deutlich. Selbst der wahre Verlauf von Ereignissen ist oft nicht genau rekonstruierbar. Für viele geschichtliche Ereignisse gibt es nur wenige Quellen, manchmal sogar nur eine einzige. Für die neuere Zeit sieht es zwar etwas besser aus, aber gerade bei wichtigen Ereignissen entzieht sich die Wahrheit oft genug der genauen Festlegung. Sei es die Ermordung von John F. Kennedy oder hier der tragische Tag des 11. September 2001. Tausende von Menschen sahen das Attentat, die Attentate, es wurde sogar gefilmt und trotzdem bleiben Zweifel. Die Kriminalistik kann ein Lied davon singen, wie schwer es ist, die sich so oft widersprechenden Aussagen von Zeugen und Beteiligten auszuwerten. Wenn man sich anmaßen will, dass hinter all den verschlungenen Pfaden der Geschichte eine einfache Wahrheit stecken muss, dass die Großen der Welt nichts weiter als Marionetten sind, die an unsichtbaren Fäden hängen, kann man das als einen absoluten Wahrheitsanspruch bezeichnen. Was die Geschichte uns dazu aber belegen kann, ist, dass sich in der Vergangenheit schon genügend Vereinigungen den absoluten Wahrheitsanspruch angemutmaßt haben und Millionen von Menschen dafür ihr Leben lassen mussten. Wenn die Wahrheit so nicht mitspielen will, bedienen sich die geschlossenen Verschwörungstheorien auch gerne an der Wissenschaft. Diese Vorgehensweise, sich mit Verweisen, Zitaten, Tabellen, Fotos und Diagrammen ins Gewand der akademischen Glaubwürdigkeit zu hüllen, beschreibt Daniel Kuller folgendermaßen, Zitat: Wissenschaft wird auf eine Darstellungsform reduziert, auf einen bestimmten Jargon, der oft so gut nachgeahmt wird, dass er das Original für große Teile der Öffentlichkeit an Plausibilität übertrifft. Dubiose Quellen und schwache Indizien werden im Bestreben angehäuft, dass das Publikum durch ihre schiere Menge von der angeblichen Beweiskraft überzeugt wird. Zitat Ende. Die geschlossenen Verschwörungstheorien stellen sich hier gleichzeitig in das Licht des vergessenen, übergangenen, missachteten, abgelehnten oder offen unterdrückten Wissens. Dadurch entsprechen sie den Erwartungen der Rezipienten, die schon immer vermutet haben, dass jenseits der offiziellen Fakten und auch jenseits des Faktischen die eigentlichen essentiellen Dinge zu finden sind. Hier dienen die Stilmittel verschwörungstheoretischer Texte dazu, zunächst ein unübersehbares Chaos zu schildern, um es dann auf die gewohnten wenigen Faktoren oder noch eher auf Personen oder Gruppen zurückzuführen. Dass dabei weder die Anforderungen an der jeweiligen Disziplin oder Profession, also zum Beispiel der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft, der Soziologie oder der Journalistik, noch die des wissenschaftlichen Arbeitens erfüllt werden, interessiert letztlich nur diejenigen, die den Anforderungen selbst unterworfen sind, nicht aber die fachfremden Leser, Fernsehzuschauer, Kinogänger und Veranstaltungsbesucher. Jetzt bewegen wir uns langsam in die Richtung der speziellen, oft gefährlichen Ausprägung des Verschwörungsdenkens. Das Verschwörungsdenken wird, wie wir nun gesehen haben, durch die moderne Gerüchteküche unserer Gesellschaft aufgewertet und durch deren Auswüchse, seien es Gerüchte oder die verschiedenen Arten von Verschwörungstheorien, manifestiert. Das geschlossene Verschwörungsdenken, dem wir uns jetzt zuwenden, hat jedoch die gefährliche Eigenschaft, in einer einzelnen oder vermischten politischen oder religiösen Ideologie zu münden. Wie wir bereits bei meiner anfänglichen Erläuterung der Stereotypen gesehen haben, richten Menschen ihr Denken viel weniger an den Maßstäben der Logik und der Vernunft aus, als ihnen das selbst bewusst ist. Der Glauben an den grundsätzlichen Vorrang der eigenen sozialen Gruppen ist eine Vorgabe unseres Unterbewusstseins. Daraus leitet sich die Bereitschaft ab, anderen Gruppen schlechte Eigenschaften zu unterstellen, bis hin zur offenen oder verdeckten Feindschaft und der Vermutung, dass andere Gruppen sich gegen die eigene Gruppe verschworen hätten. Gegnerischen Gruppen werden nicht selten Eigenschaften böser Geisteswesen zugeschrieben, wie wir am Beispiel der Weltverschwörungstheorien gesehen haben. Thomas Grüter spricht dabei von dem Dämonenstereotyp. Zitat: Dieser unterstellt einer Gruppe, heimlich gegen eine andere Gruppe vorzugehen. Das Opfer ist dabei entweder die eigene Gruppe oder eine andere Gruppe, mit der sich die eigene Gruppe verbunden fühlt. Den Gegnern werden geradezu übermenschliche Eigenschaften angedichtet. Sie begehen überall und zu jeder Zeit versteckte Verbrechen mit perfekter Tarnung. Sie verfügen über die Fähigkeit, Berichte und ihre Taten zu beeinflussen oder zu unterdrücken. Sie bewegen sich unerkannt in jeder Umgebung. Und sie werden zum bösen Spiegelbild der eigenen Gruppe. Wenn man sich selbst als ehrlich begreift und sind die Gegner verlogen, sieht man sich als selbstlos und tugendhaft, so sind die Gegner egoistisch und grausam. In Gesellschaften mit einer strengen Sexualmoral gelten die Gegner als sittenlos. Ihre politischen Ziele sind denen der eigenen Gruppe entgegengesetzt. Zitat Ende. Ganz gleich wie die Gruppen sonst beschaffen sind, das geschlossene Verschwörungsdenken macht sie zu Dämonen. Das geschlossene Verschwörungsdenken erschafft sich dadurch sein eigenes Gegnerprofil. Es verzerrt das Gruppenstereotyp der Gegner oft bis zur Unerkenntlichkeit. Die Fiktion kann so weit gehen, dass vollkommen verschiedene Gruppen zu einem einzigen Stereotyp zusammenwachsen. Die wichtigsten Eigenschaften des Gegners sind stets Allgegenwärtigkeit, Macht, Bösartigkeit, Unsichtbarkeit und Verschlagenheit. Je mehr diese Eigenschaften das Stereotyp einer Gruppe aufweist, umso wahrscheinlicher wird sie zum Ziel des geschlossenen Verschwörungsdenkens. In unseren Zeiten entsprechen etwa die Geheimdienste CIA, KGB oder Mossad einem allseits beliebten Dämonenbild, obwohl die Geheimdienste anderer Länder keineswegs weniger aktiv sind. Ebenso sind es heute einflussreiche Thinktanks, Vereinigungen, Institutionen, Konzerne oder ganze Industriezweige. Wie gehabt sind es auch noch die altbekannten Geheimgesellschaften und ethnische Strömungen wie das Judentum, Christentum und der Katholizismus. In dem Zusammenhang sind es nach meiner Wahrnehmung heutzutage auch zunehmend einzelne neureligiöse und esoterische Bewegungen, die in das Bild des Dämonen gepresst werden. Die Dämonisierung leistet zweierlei für die Vereinfachung der Welt. Sie teilt alles ins Gute und Böse auf und verschiebt die Sphäre der zufälligen und natürlichen Ereignisse in das Beziehungsgeflecht zwischen Menschengruppen. Diese wiederum sind als eindeutig gut oder eindeutig böse festgelegt. Vor diesem Hintergrund gewinnen auch unsinnige Behauptungen eine erstaunliche Glaubwürdigkeit. Entschuldigung, ja? Ich muss auf meinen Zug erwischen, ich hätte gerne mein Notebook. Ach, ja. Tut mir leid, aber das ist der letzte, der geht. Mhm. Ja, direkt jetzt, oder? Ja, okay. Wo musst du hin? Zum Zug. Ja, schon. Achso, morgen. Okay. Tut mir leid. Okay, machen wir so weiter. Also zuklappen. Noch zu, ja. Okay. Ja, okay. Okay, ja. Das ist schön. Ja. Danke nochmal. Ne? Ciao. So, gut. Ja, dann machen wir halt so weiter. Alle Menschen sehen sich täglich dem Phänomen des Überblickens der verschiedenen Situationen gegenüber, der verschiedensten Situationen gegenüber. Es gibt nicht nur Zufälle, sondern oft sind viele Dinge auf komplexe Weise miteinander verknüpft. Wir finden uns mitten in einem Labyrinth wieder. An einer Kreuzung mit vielen Wegen sollen wir entscheiden, wohin wir gehen. Psychologen sprechen in diesem Fall von einer komplexen Entscheidungssituation. Aus dieser rührt auch her, dass nicht die Ungerechtigkeit des Zufalls, sondern die Probleme beim Überblicken eines vielfach vernetzten Wirkungsgeflechts einen Willen hinter der Welt vermuten lässt. Grüter beschreibt dazu das Buch Die Logik des Misslings des Psychologieprofessors Dietrich Dörner, das dieser über die häufigsten Ursachen für falsches Handeln in komplexen Entscheidungssituationen geschrieben hat. Zitat: Das Buch beruht zum größten Teil auf Versuchen, die er und seine Mitarbeiter in den 70er und 80er Jahren selber durchgeführt haben. In Experimenten und Planspielen ließ er seine Versuchsperson beispielsweise eine virtuelle Kleinstadt regieren oder ein realistisch erfundenes Entwicklungshilfeprojekt leiten. Er stellte dabei fest, dass viele Menschen mit komplexen Systemen nicht umgehen können. In ihnen treten ständige Zielkonflikte und unerwünschte Nebenwirkungen auf. Unter einem Zielkonflikt versteht man den Wunsch, mehrere Ziele zu erreichen, die nicht gleichzeitig verwirklicht werden können. Zitat Ende. Eine grundlegende Eigenschaft menschlichen Denkens führt in so einem Zielkonflikt durch die Suche nach Regelmäßigkeiten und Abhängigkeiten oft zu einer unzulässigen Vereinfachung, die Annahme eines zentralen Hebels, der die Welt bewegt. Dietrich Dörner spricht in diesem Zusammenhang von einer reduktiven Hypothese. Das geschlossene Verschwörungsdenken geht also entweder anhand der Dämonisierung von einer zentralen Steuerung aller relevanten politischen und sozialen Entwicklungen durch eine einzige Gruppe aus oder anhand der reduktiven Hypothese von einer verschwörungstheoretischen Erklärbarkeit aller relevanten politischen und sozialen Entwicklungen. Wie es darum steht, wenn eine mehr oder wenig breite Masse einem ausgemachten Feind geschlossen gegenübersteht, hat uns die Geschichte anhand des Nationalsozialismus und des Stalinismus gelehrt. Mit einer Mentalität, die ungefähr so lautet wie: Mein Konzept konnte überhaupt nicht scheitern, weil es richtig sein muss, also hat es jemand sabotiert, begründeten und begründen heute noch zahlreiche totalitäre Regime die ständig rücksichtslose Verfolgung von vermeintlichen Saboteuren. Sobald eine Regierung an der Macht ist, die bestimmte Gruppen aufgrund des geschlossenen Verschwörungsdenkens die Schuld an Niederlagen, Fehlschlägen oder Katastrophen zuweist, kann das fürchterliche Folgen für die vermeintlichen Volksfeinde haben. Thomas Grüter beschreibt das sehr gut am Beispiel Stalins. Zitat: Je gewaltsamer ein Regime ist und je weniger ein regelmäßiger Machtwechsel vorgesehen ist, desto erbitterter und gefährlicher werden die Rangkämpfe in der Hierarchie und umso tödlicher wird es für diejenigen, die der Alleinherrscher oder die herrschende Gruppe einer Verschwörung verdächtigt. Ein übermäßig misstrauischer Alleinherrscher wird früher oder später die Bevölkerung drangsalieren. Wenn er, wie Stalin, zugleich als Genie verehrt werden will, erzeugt er einen unauflöslichen Widerspruch. Das Volk kann auf die zunehmende Unterdrückung nur mit Passivität reagieren, was den Herrscher noch misstrauischer macht. Dieser Teufelskreis endet entweder mit einem erfolgreichen Aufstand oder mit einem Massaker des Alleinherrschers an allen, die ihm eventuell gefährlich sein werden könnten. Zitat Ende. Stalins Jagd auf der Suche nach Saboteuren, Trotzkisten und faschistischen Agenten führte zu mehreren breit angelegten Säuberungswellen unter der Bevölkerung der damaligen Sowjetunion, die Millionen von Menschenleben forderten. Hitlers Jagd, die, wie wir wissen, hauptsächlich den Juden galt, war keinesfalls weniger grausam und kostete in Europa ebenfalls Millionen von Menschen das Leben. Daniel Kuller hat dazu die wesentlichen Elemente, die die vom Verschwörungsdenken geprägten totalitären Ideologien im 20. Jahrhundert bestimmt haben, zusammengetragen. Das ist zum einen die Verschwörungstheorien der Adelsklasse, der Antiimperialismus, der Arbeiterkult und als Bündelung schließlich der moderne Antisemitismus. Wie wir also schon in der Definition der geschlossenen Verschwörungstheorien gesehen haben, spielen Oppositionen, die geschlossene Verschwörungstheorien zur Machtergreifung oder Regierenden diese zur Machterhaltung gezielt gegen das Volk aus. Genau damit sich solche Gemeinschaftsideologien wie die soeben beschriebenen durchsetzen können, entstehen an diesem Punkt die wirklichen Verschwörungen. Thomas Grüter unterscheidet dabei zwischen zwei gegensätzlichen Zielen. Zitat: Erstens, die Erlangung der Macht durch Verschwörung. Die Verschwörer haben dabei keinen oder nur begrenzten Zugang zu staatlichen Einrichtungen, der Justiz oder den Zwangsmitteln der ausführenden Gewalt. Sie müssen also versuchen, die Machthaber auszuschalten, bevor diese die staatlichen Machtmittel gegen sie anwenden können. In einer Demokratie mit Regeln für einen geordneten Übergang der Macht reicht es aus, die bisherigen Inhaber der Macht zu diskreditieren, also ihren Ruf so weit zu beschädigen, dass sie die nächste Wahl verlieren. Zweitens, die Erhaltung oder Erweiterung der Macht durch Verschwörung. Verschwörer, die bereits an der Regierung sind, können die staatlichen Machtmittel für ihre Verschwörungen einsetzen, und zwar gegen die jeweils anerkannten Regeln und Gesetze des Machtwechsels. Dazu zählt auch der Versuch, zusätzliche Machtmittel unter Kontrolle zu bringen. In der Praxis gehen die beiden Arten der Verschwörung oft ineinander über, weil die tatsächliche Macht nur selten in einer Hand vereint ist. Ein starker Staat begünstigt Verschwörungen zum Machterhalt, ein schwacher Staat solche zur Erlangung der Macht. Zitat Ende. Diese weitaus dramatischen Auswüchse des Verschwörungsdenkens bleiben aber laut Grüter im Rückblick auf die Geschichte eher die Ausnahme. Zitat: Kein Herrscher und keine Regierung kann auf Dauer ein Interesse daran haben, die Menschen in ihrem Herrschaftsbereich aufeinander zu hetzen. Zu groß ist die Gefahr, dass der damit verbundene Zerfall staatlicher Ordnung auch die Regierung oder den Herrscher in den Abgrund reißt. Zitat Ende. Also wie wir nun aber gesehen haben, kann das geschlossene Verschwörungsdenken politischen Gruppen dazu dienen, sich selbst als ungemeinnützig und interessefrei darzustellen. Den verschwörerischen Feind jedoch die Verfolgung seiner Interessen und damit der Störung einer vermeintlich harmonischen Ordnung zu bezichtigen. Dazu wollte ich an dieser Stelle eigentlich noch ein paar sozialpsychologische Aspekte wie den Wahn, die Schizophrenie, die Persönlichkeitsstörung und den Marta-Mitchell-Effekt erwähnen, aber dafür müsste ich Thomas Grüters Erläuterungen als Großzitate bringen, was ich euch jedoch nicht antun wollte. Ja. Das würde jetzt normalerweise noch ein Lied eingespielt werden, aber gut, das wär's. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, wie machen wir das jetzt noch? Wollen wir noch eine Diskussion machen oder? Oder hat irgendjemand überhaupt eine Frage zu irgendwas? Euer Beispiel vom 11. September, war das jetzt ein Beispiel für eine Verschwörungstheorie in dem Sinne eines Hoax oder einer richtigen, ernstzunehmenden Verschwörung? Also. Ja, war das nicht, also ein Hoax ist ja jetzt ein Hoax ist ja in dem Fall ja keine Verschwörungstheorie. Also es gibt gerne Hoaxes, die sich natürlich Verschwörungselementen bedienen, aber also diese konkrete 9/11 war eine Verballhornung der Loose Change. Das wurde halt analog zu also Loose Trains genannt. Das war zu den Zeiten eben, als Loose Change ganz populär im Internet war, die ja unter anderem auch mit diesen Zeugenaussagen gearbeitet haben, die direkt an dem Tag des Anschlages eben von den Medien gedreht wurden, also am Unglücksort und an dem natürlich die Leute alles Verschiedene gesehen, gehört und was auch immer haben. Und es geht halt nur darum, um darzustellen, eben was ich danach gesagt habe, dass Zeugenaussagen zum so subjektive Weisen wirklich ein Problem darstellen. Also als Fakten ist es wirklich schwer zu behandeln, sowas. Also darum ging es eben eigentlich. Also es war eigentlich, ja, es ist eine Verballhornung. Ja. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr Differenzierung reinbringen, indem ich sage, dass ein Hoax wäre es, wenn irgendjemand Materialien und Fotos von 9/11 machen würde, wobei er 9/11 tatsächlich als Theaterstück aufführt und das dann im TV-Kanal durchspielen lassen würde, wobei das eigentlich gar nicht echt wäre. Das wäre dann ein Hoax, wie, ähnlich wie die Spur eines Bigfoot ja. Oder was auch immer. Also etwas, was nicht real ist. Und da egal aus welchen Gründen hier Menschen tatsächlich gestorben sind, ist diese Geschichte kann nicht als Hoax gelten, weil ja aus offensichtlichen Gründen. Es ist eine kritische quasi Verschwörungstheorie, die sich an tatsächlichen geglaubten Verschwörungstheorien orientiert, wobei jetzt keine Wertung da sein soll, ob die Verschwörungstheorien Wahrheitsgehalt haben oder nicht. Ja, bitte? Ja. Zum Hoax, also wenn ich 9/11 als Theaterstück nachstelle, dann hat es meiner Meinung nach nicht unbedingt zwangsläufig zur Folge, dass es ein Hoax wird. Nicht nachstellen, inszenieren. Ja, inszenieren. Was ist inszenieren? Das ist trotzdem kein Hoax. Ich kann eine Wahrheit, Verschwörung, die auch das sehen wollen, nachstellen und gibt dem Ganzen keinen Hoax. Hoax wird es in dem Moment, wo ich offensichtlich Dinge ins Lächerliche ziehe. Also wo ich sage, ich kann mich gerade das Wort nicht mehr, aber Loose Change. Also Loose Change, ja. Ganz klar Wortspielchen mache, wo ich sehe, das ist, hier wird offensichtlich Wert darauf gelegt, das Ganze zu humorvoll, soweit es bei so einem Ereignis geht, zu ziehen. Ja, aber Loose Change war ja nicht humorvoll gemeint, das war ja eine ernst, seriös gemeinte Dokumentation. Also, hast du von Anfang an den Vortrag jetzt mitbekommen? Nee, weil sonst würde ich halt sagen. Ich habe die Aussage gehört, dass man ein Theaterstück mit 9/11 macht. Es geht nicht darum, dass man ein Theaterstück über 9/11 macht, sondern das komplette 9/11 als Event so stattfindend als Hoax, weil Hoax ist eigentlich eine Fälschung. Hätte die Mondlandung stattgefunden, wäre sie ein Hoax. So meine ich. Wenn es an sich nicht stattgefunden hat. Genau, sondern es wurde alles quasi gestellt und die Toten gibt es gar nicht. Dann wäre das wirklich eine Hoax-Geschichte und man würde dann offiziell auch sagen, dass das mit den Zügen geschah oder was auch immer. Ja, bitte? Ich denke, der Herr zu meiner Linken hat nicht gemeint, dass jetzt in einem Leben der Hoax ist, sondern dass diese Verschwörungstheorie nicht ernst gemeint ist. Ich nehme an, wir haben die Frage auch tatsächlich richtig verstanden. Ja, das ist, weil ich meine, jetzt mal. Ich meine, da versteht die Unterscheidung da jetzt nicht, weil die Verschwörungstheorie über einen realen Vorfall kann ja trotzdem was also, nicht ernst gemeintes Lustiges sein. Also Hoax muss nicht unbedingt lustig sein. Und es gibt einfach einen Grundunterschied. Hoax ist einfach eine Fälschung über irgendwas, ob um eine Sensation zu machen oder um irgendwas zu verkaufen. Aber auf jeden Fall ist es eine Fälschung. Wie gesagt, Bigfoot-Füße oder Leiche eines romantischen Aliens und eine Dokumentation darüber wäre zum Beispiel ein Hoax. Tatsächliche Fakten und Gegebenheiten zu nehmen, sie in einen bestimmten Zusammenhang zu bringen, der nicht unbedingt rational erscheint und einfach nur sehr viel Freiraum lässt der, unserer Fantasie, wäre dann eine Verschwörungstheorie, dass irgendjemand sich verschworen hat, irgendwas zu machen. Also somit ist da wirklich ein großer Unterschied zwischen Hoax und Verschwörungstheorie. Dann, es liegt einfach an Unverständnis des Wortes Hoax. Ich würde darüber jetzt auch extra noch mal einen Vortrag über Urban Legends machen, weil dort sind Hoaxes eher, also präsent. Ist eher präsent. Deswegen, also das war jetzt halt nur angeschnitten. Ja, es könnte man wirklich einen extra Vortrag zu Hoaxes oder Urban Legends machen, ja. Nee, ein Hoax wird erstellt im vorsätzlichen Glauben und Wissen, dass spielt es tatsächlich ein Hoax ist. Jemand spielt eine Rolle in der Wahrnehmung dessen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Verschwörungstheorie nicht beweisen kann als Verschwörung. Nein, es geht ums Prinzip. Jemand, der eine Verschwörungstheorie wirklich tatsächlich in die Welt setzt, der sie verbreitet, er glaubt sie offensichtlich. Also er sagt, ja, ich glaube an die Bilderberger, ja, ich glaube an die Illuminaten und sie machen dies und das, ja, ich glaube, dass die jüdischen Banker tatsächlich die Welt beherrschen. Und darum geht es, wenn irgendjemand das offensichtlich aus Geldgründen macht, dann macht er es halt aus Geldgründen. Aber normalerweise glaubt man das tatsächlich. Wenn irgendjemand einen Hoax in die Welt setzt, ist es tatsächlich eine Fälschung und wie, ich weiß nicht, eine weinende Madonna-Statue, die dann hergestellt wurde, dass es tatsächlich falsch ist. Weiß das jemand, dass es falsch ist? Du sagst, wenn ich nicht die Person bin, die es in die Welt setzt, kann ich nur die Person sein, die es hört. Und aus der Person, die die Verschwörung und den Hoax hört, muss ich jetzt überlegen, ist es ein Hoax, ist es eine Verschwörung oder ist es Wahrheit? Ja, das musste man dann separat mal auch behandeln. Ist, ja, das ist da, wo tatsächlich man in so eine in so einen Graubereich kommt, wie zum Beispiel, wenn man, sagen wir, an eine Alien-Abduktion glaubt, kann man sagen, ja, die Alien-Abduktion war offensichtlich ein Hoax. Das hat irgendjemand einfach aus Plastik hergestellt und gefilmt, wie man das auseinanderschneidet. Irgendjemand, der aber tatsächlich daran glaubt, würde sagen, ja, das ist aber eine Verschwörungstheorie, das als Hoax zu bezeichnen und so weiter und so fort. Also es kann sehr schnell, je nachdem, wie man das eben sieht. Ja, das ist nur noch Faktenlage. Also Daniele Ganser sagt jetzt zum Beispiel zum 11. September ganz klar, wir haben gerade drei Verschwörungstheorien. Es gibt die Version, die US-Regierung verbreitet, es gibt die Version, dass sie gewusst haben, Ciao. Was passiert, es passiert auch. Danke nochmal. Ne? Und es gibt die dritte Version, sie waren einfach selber. Es sind gerade drei Theorien, die existieren. Also ich will es jetzt mal beenden, weil du hättest halt jetzt den Vortrag komplett ansehen sollen, damit du halt hier generell die Einbringung findest, weil es ist jetzt ein bisschen, also ja? Nee, ist gut. Also Verschwörungstheorien sind super. Ja, also natürlich. Deswegen, ich bin halt für diese Differenzierung einfach. Ne? Also zwischen, klar, spielerisch ist super, ist auch toll, faszinierend, unterhaltsam. Aber wenn es dann halt so in Richtung eben geschlossen geht, dass man halt alles von einer Wahrnehmung ausgeht, ich meine, habe ich ja alles detailliert beschrieben, dann ist es eher, muss man halt sich näher angucken. Also nö, generell lehne ich Verschwörungstheorien überhaupt nicht ab. Ich finde es eben ein sehr wichtiges Element in unserer Gesellschaft und muss man sich dann eben genauer angucken, was das für eine Verschwörungstheorie ist. Ich glaube, der Vortrag, der hat auch Erwartungen von so ungefähr 85% der ehemalig Anwesenden nicht getroffen, weil eben die ganzen kontroversen Sachen nicht gleich offensichtlich waren. Man musste zuerst anfangen mit Gerüchten und Lügen und so weiter und so fort und mit Sozialwissenschaft und Sozialpsychologie, und da haben schon sehr viele sich ausgeschaltet. Die Sache ist die folgende: Es gibt so viele verschiedene Arten von Verschwörungstheorien, und eine Verschwörungstheorie ist ja grundsätzlich ein Zeichen auch darüber, dass man über irgendetwas nachgedacht hat und über irgendetwas vielleicht die Tendenz hat, darüber kritisch nachzudenken. Somit können wir nicht mit reinem Gewissen behaupten, dass eine Verschwörungstheorie immer nur schlecht ist. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, also in den Medien ist das immer so ein Totschlagargument einfach. Ja, Verschwörungstheorie, und dann ist er gleich weg vom Fenster. Eigentlich sollte dieser Begriff neutraler angewendet werden. Ja. Und es sollte mehr Differenzierung rein von verschiedenen Arten, was eigentlich alles im Vortrag war. Und wer sich jetzt am Ende dazu entschieden hat, für dieses Thema zu interessieren, der kann das ja dann später wahrscheinlich im Internet nochmal angucken. Ja, vielleicht passiert das. Also sobald für dich halt irgendwie klar ist, es können nur die Illuminaten gewesen sein. Und wenn du irgendwas in den Nachrichten liest und dir nur überlegst, wie stecken jetzt da wieder die Illuminaten dahinter, und mich fragst, ja, hat es vielleicht andere Gründe, dann solltest du dir Sorgen machen, weil dann geht es um Richtung geschlossen. Dann ist schon vorbei. Genau. Ja. Ja, alles perfekt nachvollzogen. Ja, gut. Oh, das wär's. Keine weiteren Fragen? Okay. Dann noch einen schönen Abend. Schönen Abend noch.